fehlt der Mut, einfach weiterzugehen. Oder man hat das Steuer fest in der Hand. Was wär dabei? Ich knall einfach an die Wand. Auch wenn du tausend Tränen weinst, wenn du dein Herz nicht öffnest, wird nichts geschehen. Wie ein Phönix aus der Asche steigt, dann wirst du die Liebe erkennen und das Leben anders sehen. Wie oft glaubten wir, ich bin verliebt, ich liebe, erhielten als Dank Betrug, Schmerzen und Hiebe. Und dann presste man uns in Ideale rein und keiner hörte unsere Seelen schreien. Auch wenn du tausend Tränen weinst, wenn du dein Herz nicht öffnest, wird nichts geschehen. Wie ein Phönix aus der Asche steigt, dann wirst du die Liebe erkennen und das Leben anders sehen. Oft lagen wir beide wohl im Leben nachts wach und Tränen brannten heiß in unserem Gesicht. Um unsere Bedürfnisse ging's schon lange nicht mehr. Man gewöhnt sich an die Schreie der Seele und hört sie nicht mehr. Auch wenn du tausend Tränen weinst, wenn du dein Herz nicht öffnest, wird nichts geschehen. Wie ein Phönix, der aus der Asche steigt, dann wirst du die Liebe kennen und das Leben anders sehen. Dann kam der Tag mit einem Satz, hast du mich tief berührt. So was hatte ich in meinem Leben noch nie gespürt. Du hast ab dem Tag mein ganzes Leben verdreht, weil ich nicht mehr dahin vegetiert, sondern ich lebe. Auch wenn du tausend Tränen weinst, wenn du dein Herz nicht öffnest, wird nichts geschehen. Wie ein Phönix, der aus der Asche steigt, dann wirst du die Liebe erkennen und das Leben anders sehen. Wir waren tiefer als die Hölle, um uns selbst fast aufgegeben. Rettende Hände, die gibt's erst jetzt in unserem neuen Liebesleben. Danke Alex dafür, dass ich das erleben darf mit dir. Und würde ich jetzt an diesem Abgrund stehen, ich würde mit dir bei